Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Dokumentarbericht in drei Teilen aus der Berliner Drogenszene. Nach den Tonbandprotokollen des gleichnamigen Buches von Horst Rieck und Kai Herrmann. Im Jahr 1978 erschien das Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von Horst Rieck und Kai Herrmann. Die Tonbandprotokolle, nach denen das Buch geschrieben wurde, waren für uns das Arbeitsmaterial, aus dem wir unsere Sendung neu zusammengestellt haben. Ergänzt wurde dieses Material durch ein Gespräch, das ich im Oktober und November 1979, also ein Jahr nach Erscheinen des Buches, mit Christiane F. führte. Als Gedächtnisstütze für die Autoren gedacht, sind die verwendeten Tonbandprotokolle technisch von unterschiedlicher Qualität. Der Dokumentarbericht Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo zeichnet Stationen aus dem Leben der Christiane F. nach, versucht, sie zu entschlüsseln und versucht auch mit einer über die drei Folgen dieser Sendung verteilten Bestandsaufnahme einen vorläufigen Ausblick zu geben. Mit 6 Jahren kommt Christiane F. nach Berlin, mit 12 in einem evangelischen Jugendheim zum Haschisch, mit 13 in einer Berliner Diskothek zum Heroin. Sie geht morgens zur Schule und nachmittags auf den Babystrich am Bahnhof Zoo. Es war der einzige Weg, Geld für die Droge zu beschaffen. Christiane F. lebt heute, 17 Jahre alt, in einem Dorf in Schleswig-Holstein und macht eine Buchhändlerlehre. Sie versucht, ihr Leben neu zu ordnen. Heute, 1,5 Jahre nach dem letzten erfolgreichen Entzug, ist sie noch immer drogengefährdet, besteht noch immer die Gefahr des Rückfalls in die Drogen. Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Dritter Teil. Ich habe jedenfalls gesagt, ich kann nicht zur Schule gehen, ich schaffe das nicht. Und dann bin ich gar nicht zur Schule gegangen, bin unten zum U-Bahnhof gegangen und habe mir gedacht, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht so weiterleben, das geht einfach nicht, denn wie gesagt, die Woche da ging es mir überhaupt eigentlich gar nicht so gut, obwohl ich Geld hatte. Dann habe ich mir gedacht, ich kann einfach nicht mehr, ich will nicht mehr so weiterleben, wie ich jetzt lebe. Ich schaffe das nicht. Dann habe ich mir überlegt, ich könnte doch eigentlich auch mal zu Bonnies Ranch gehen, die soll mich da einfach einschließen, ich will entziehen, vielleicht wird man dann aufmerksam auf mich. Vielleicht wird sich dann das Jugendamt einschalten und mich auch mal fragen, wie ich dazu gekommen bin, damit sie endlich mir mal glauben. Und deshalb wollte ich eben zu Bonnies Ranch gehen, einfach damit man aufmerksam auf mich wurde, weil ich mir so allein und so verlassen vorkam. Und dann habe ich mir erstmal überlegt, was machst du jetzt? Du brauchst einen Krankenschein, du kannst nicht mit eigener Hilfe, kannst du nicht da rein. Und dann bin ich zu meiner Mutter gefahren. Ich wusste, dass meine Mutter krankgeschrieben war. Und dann bin ich zu ihr hingefahren und habe mich zwischen diesen, an der Tür, an den Rahmen, habe ich mich festgehalten, weil ich nicht mehr so gut stehen konnte. Und hab also, ohne dass ich was sagen konnte, einfach sofort angefangen zu weinen. Ich konnte nichts sagen. Ich habe meine Mutter gesehen und habe mich in dem Moment so gefreut. Denn bei meiner Mutter, da habe ich ja sowas eigentlich noch gar nicht irgendwie, diese ganze Ausweglosigkeit erlebt, weil ich mit meiner Mutter eigentlich immer ganz gut konnte. Und da ist das noch so ein einigermaßen gutes Gefühl, wenn man weiß wenigstens, dass man Menschen so ein bisschen gerne hat, weil mit meinem Vater immer so ein gespanntes Verhältnis war. Und da habe ich sofort angefangen zu weinen, da hat sie mich reingezogen. Erst hat sie natürlich böse gefragt, weil sie mich ja als verloren, ich bin verloren so. Und dann hat sie erst so ein bisschen böse gefragt, was ist mit dir los? Und ich habe einfach gesagt, Mama, lass mich rein, ich kann nicht mehr. Ne? Dann wollte sie natürlich auch erstmal hören, was mit mir los war. Und wollte kein Vorurteil irgendwie sich, sie wollte keine Vorurteile haben, hat mich reingelassen. Und dann habe ich ihr das erzählt und habe gesagt, ich will nicht mehr. Und da habe ich ihr alles von vorne bis hinten erzählt, was mit mir los war, wo ich gewesen bin und so. Und dann hat sie gesagt, pass auf, Christiane, wir gehen jetzt zum Jugendamt und werden sehen, was die am besten machen können. Und ich werde das Sorgerecht behalten. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Und meine Schwester, die habe ich ja auch ganz schön lange nicht gesehen. Und hat das Jugendamt angerufen, die haben gesagt, ich sollte also den nächsten Tag mit meiner Mutter zusammen hinkommen. Dann habe ich mich in das Bett meiner Schwester gelegt, also was ursprünglich mir gehörte. Und dann habe ich hingelegt, als meine Schwester aus der Schule kam, da habe ich gerade so die Augen aufgemacht und meine Schwester, die hat also über das ganze Gesicht gestrahlt, dass ich in ihrem Bett gelegen habe. Es war für sie wie ein Weihnachtsgeschenk, dass ich im Bett lag. Und dann ist sie auch ganz leise wieder rausgegangen und da habe ich so gehört, wie sie sich draußen so wahnsinnig gefreut hat, dass ich da war. Und ich habe mich da bei meiner Mutter wieder ganz geborgen gefühlt und meine Schwester. Das war ganz schau. Und dann war ich so mit meiner Schwester, den ganzen Abend waren wir so zusammen. Also sie hat neben in der Liege geschlafen. Habe ich von meiner Mutter ein paar Walen gekriegt. War ich abends auf Turkey gekommen. Aber es hat mir gar nichts ausgemacht, dass ich auf Turkey war. Weil ich mich viel zu wohl bei meiner Mutter gefühlt habe. Weil ich eben mich ausgesprochen habe und sie nun wieder mal wusste, was mit mir los war, was ich meinem Vater nicht getraut habe zu erzählen. Und das war so ein ganz tolles Gefühl, sodass ich wirklich mein Turkey durchstehen wollte. Und dann bin ich am nächsten Morgen auf Turkey zum Jugendamt und die haben das dann mit der Einweisung klar gemacht. Nach Bonnys Rentsch und ich sollte dann 4 Tage da bleiben, meinen Entzug machen. Und dann wollte ich mich darum kümmern, dass ich zur Drogenberatungsstelle gehe, dass ich zur Drogeninfo kann. Denn so fest, wie ich da zu der Zeit war, dass ich eben wirklich wieder runterkommen wollte, deshalb war ich also ganz fest davon überzeugt, dass man mich da aufnehmen würde. Und da habe ich eben eine Bitte an dieses Jugendamt gehabt. Ich habe also den Namen von meinem Freund durchgegeben und das Geburtsdatum, Name der Eltern. Und die sollten sich doch bitte erkundigen, wo er liegt im Knast, wo er ist und welches Aktenzeichen er hat. Und dann haben sie mir das auch 2 Tage, einen Tag später sogar schon durchgegeben, durchs Telefone. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben und habe ihm dann einen Brief geschrieben. Also einen ganz langen Brief, also über 4 Seiten, was ich ihm alles zu erzählen hatte, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Er hat mir geschrieben, dass er auf jeden Fall eine Therapie machen will. Dass es jetzt so ist, dass er bald rauskommt. Dann aber, wenn er nicht, weil er auf Eurocheck verknackt worden ist, dann hat er diese Eurocheck geklaut, um nach Paris zu fahren. Und dann hat er mir gesagt, er will auf jeden Fall eine Therapie machen. Und dass wir uns eben in der Zeit eben nicht sehen können. Aber wir könnten dann nach dieser Therapie dann wohl zusammenziehen. Aber auch nur, wenn ich eine Therapie mache. Ne? Voll begeistert von der Zukunft. Ne? Und haben uns so Briefe geschrieben. Dann bin ich da reingekommen. Da war ich also schon erstes Mal so ein bisschen sauer, dass meine Mutter da gleich draußen bleiben musste und gar nicht mit rein. Und da haben sie mir meine Sachen weggenommen. Das wusste ich ja alles gar nicht. Ich kam da rein, ich habe gedacht, oh um Gottes Willen, was ist das denn hier, lauter alte Omis. Und die waren also alle so ein bisschen beschuckert, hat man gleich gesehen. So, die haben ganz starr in der Luft rumgeguckt und das war so ziemlich ganz schön mies da. Und dann bin ich in so ein Badezimmer reingekommen, da waren 3 Badewannen. Und da waren sie gerade dabei, eine Oma abzutrocknen, haben sie mich da gleich reingeschmissen. Dann haben sie meine Sachen durchsucht, ich hatte so eine Krempeljeans an. Dann habe ich der Schwester so lächelnd gesagt, weil sie meine Sachen durchsucht hat nach Stoff. Dann habe ich gesagt, so lächelnd zu ihr, du soll nicht vergessen, in der Krempe nachzugucken, in der Hosenkrempe, weil man da ja auch was verstecken könnte. Und dann hat sie so gesagt, ja, glaubst du vielleicht, so doof bin ich oder so ähnlich. Und dann nachgeguckt hat sie trotzdem nicht. Ne? Und dann hat man meine Sachen weggenommen und sogar, ich habe gesagt, da warten Sie, da ist doch ein Nachthemd drinne. Dann hat sie gesagt, dass ich das nicht kriege. Und da hat man mir so ein ganz komisches altes Oma-Nachthemd gegeben und eine Unterhose, wo ich gar nicht reinpasse. Und dann hat man mich so in so ein Zimmer gebracht. Das waren 3 Zimmer. Die waren also alle so lang mit Betten aufgestapelt. Und ich war also das einzigste junge Mädchen da. Da war noch nicht mal eine junge Frau oder irgendwas, sondern nur alte Omas. Und dann fand ich das also so ganz schön anödend. Da lief immer so eine alte Frau darum. Die hat bloß immer gesagt, nein, nein, nein, immer bloß Nein gesagt, ja. Und dann hat sie alle Türen, ich meine, irgendwie hat sie doch in ihrer Verrücktheit, ne, irgendwie noch mitgekriegt, dass sie eingesperrt war. Das hat sie noch mitgekriegt. Und dann hat sie alle Türen immer ausprobiert. Und die waren ja alle immer abgeschlossene. Da waren keine Klinken dran, also keine so eine Scharniere, sondern die waren bloß mit so Vierkantschlüsseln aufzumachen. Ne? Und die hatten die Schwestern immer in ihrer Tasche. Und dann hat sie, es lief sie da rum, dann ist sie an mein Bett gekommen und hat meinen Kirschsaft ausgetrunken. Na, ausgetrunken, ich auch ein paar Schlucke und ich habe mich dann auch gleich wieder so geekelt, dass ich das auch gar nicht mehr genommen habe und das dann weggeschüttet habe. Und dann hat man morgens dann mein Blutdruck gemessen. Der war also ganz mies, der war 80 zu 100. Und also, der war so ziemlich flatterig, ne? Und dann bin ich morgens da auf Turkey nun, da mit Morgenrock und so ganz komischen Puschen, bin ich dann so, musste ich da zum Arzt. Da habe ich bald eine Stunde gesessen und da waren da, dann bin ich da reingekommen. Und man hat mir eben erzählt, als sie rauskam, dass da eben ganz viele Ärzte drin säßen, 20 Ärzte, alle in weißen Kittel. Und du musst dich da hinsetzen und musst sagen, was du dir als dein weiteres Leben versprichst. Und überhaupt, was du jetzt hier machst und was du tust und was du weitermachen möchtest. Da bin ich da reingekommen und habe mich also erstmal überhaupt gar nicht beirren lassen durch diese vielen Ärzte. Denn gleich am ersten Tag hatte sich ja auch meine zuständige Ärztin sich bei mir gemeldet und hat alles aufgenommen, aufgeschrieben, was ich genommen habe und was ich also was ich überhaupt gemacht habe. Und ich habe sie nur angeguckt, nur diese Ärztinnen und niemanden anders. Ich weiß also gar nicht, wer da alles saß. Und dann habe ich erzählt, also dass ich jetzt eben weitermachen wollte. Ich wollte also in eine Therapie gehen. Und dann wollte ich weiter zur Schule gehen. Ich wollte dann auch in ein Internat gehen nach Westdeutschland, um da ganz konzentriert meine Schule zu Ende zu machen, weil ich also so ziemlich diese Berliner Schulen, diese öffentlichen, so ziemlich scheiße fand. Ne? So, man ist da viel zu abgelenkt. Und dann musste ich wieder gehen. Ich habe immer gedacht, sag mal, bist du eigentlich ein bisschen verrückt? Das habe ich auch nicht nur schon, als ich in der Irlandstadt war, gedacht, sondern auch so öfters. Wenn ich mir eine ganz tolle Chance, die ich so oft bekommen habe, verpatzt habe. Und auf eine Art ist die Sucht ja auch eine Neurose, eine Zwangshandlung. Und da habe ich eben Angst gehabt, dass man mich darauf verknackt. Und deshalb habe ich natürlich auch vorgelogen, ich habe keinen Drang mehr nach Drogen, den hatte ich natürlich. Je länger ich da war, umso stärker war der Drang danach. Denn mittlerweile habe ich erstmal so wirklich Durchblick da, wie die Ärzte und die Schwestern einen da abkanzeln. So als vollkommen Verrückten. Und ich durfte auch nicht voll aus der Haut raus aggressiv werden, weil ich Angst hatte, dass man mir irgendeine Diagnose stellt, einfach um länger irgendwie Krankengeld oder sowas einzukassen. Da kann ich mich aber nämlich an so einen Fall erinnern. Die hieß Püppi, den Namen richtig weiß ich gar nicht genau. Die war 15 Jahre. 15 Jahre ist sie auf der Wachstation. Und da habe ich mich doch gefragt, da geht doch nicht was mit rechten Dingen zu. Auf der Wachstation ist man vielleicht 4 Wochen. Dann wird man in verschiedene Kreise, die Neurotiker kommen in ein Haus, die Schizophrenen kommen in ein Haus. Aber zuvor müssen sie erst mal ein paar Wochen, bis die Diagnose gestellt ist, was vorgefallen ist, auf der Wachstation. Und da habe ich mich gefragt, wie das kommt, dass diese Frau, ja, 15 Jahre da in der Wachstation war. Da habe ich mir gedacht, da stimmt was nicht. Da waren also so ganz miese Sachen. Vor allen Dingen, dass ich nicht das sagen konnte, was ich dachte, eben aus Angst davor, dass man mich als verrückt abstempelt. Also bin ich manchmal also ziemlich, wenn die Schwestern nicht in der Nähe waren, oder so aggressiv geworden. Ne? Und genauso, als mich der Oberarzt mal darauf anmachte, warum ich nicht in die BT gehe. BT heißt Beschäftigungstherapie. Da wird gestrickt und gebastelt. Also, wenn es basteln wäre, wäre ich ja mitgegangen. Aber es wird vorsätzlich jedenfalls gestickt und gestrickt und gehäkelt und genäht und das ist nicht gerade so mein Fall. Und ich mag nicht gerne, ich habe es versucht zu stricken in der Online-Stadt und ich mochte es nicht, es war mir zu langwierig, zu viel Geduld hatte ich nicht. Und als der Arzt mal zu mir kam, er selbst konnte natürlich nicht stricken, und hat die Stricknadeln genommen und hat da immer so Bewegungen gemacht vom Stricken. Ich meine zu ihm, ich habe es glaube ich gar nicht mal ausgesprochen. Ja, wenn es so einfach ginge, wie Sie das da gerade demonstrieren, ne, dann wäre ich schon längst oben in der Beschäftigungstherapie, gerade weil man da auch rauchen kann, weil man will. Weil wir so nicht immer heimlich rauchen mussten und sonst nur nach den Mahlzeiten eine Zigarette. Und ich habe es so nicht mal ausgesprochen, einfach aus Angst. Ne? Da habe ich gedacht, Mensch, du musst jetzt einfach stricken lernen. Nachher sagt er noch, du bist bekloppt oder was. Ne? Bloß weil du nicht stricken lernst. Ich bin wütend gewesen, ne? Über das, was ich da gehört habe, was die Ärzte mit einem da machen. Ne? Einmal war ich zum Beispiel ganz blöd drauf und da habe ich zu der Ärztin gesagt, ich möchte gerne eine Ärztin sprechen. Und zwar wollte ich beantragen, dass ich endlich mal rausgehen darf, weil ich da mich eingesperrt gefühlt habe. Und wann ich endlich rauskomme, ich habe gesagt, dass ich meinen Entzug eben abgeschlossen habe und ich möchte jetzt gerne wieder gehen. Und naja, dann jedenfalls habe ich dann eben zu hören gekriegt, plötzlich auf einmal, man hat mich also hintergangen. Ich darf also nicht eher raus, bis das nicht klar ist mit der Therapie. Und das kann wirklich eine Weile dauern, diese ganzen Aufnahmen, Gespräche und die Vorbereitungen. Denn diese Leute, die wollen ja auch wirklich sehen, ob du auch wirklich bereit dazu bist. Ne? Und dann bin ich also da ganz gemein hintergangen worden. Ich habe mich also darauf vorbereiten müssen, ne? Länger da zu bleiben, als man ursprünglich gedacht hat. Und dann habe ich da auch so ganz andere Sachen noch mitgekriegt, mit dieser Zwangseinweisung, dass man eben praktischerweise für die Ärzte dann unterschreiben musste, man bleibt 3 Monate freiwillig da. Und wenn man das nicht unterschrieben hat, dann haben die Ärzte so einen Zettel ausgestellt, dass man 6 Monate zwangsläufig da sein musste. Das war also richtig paradox, fand ich, ne? Dass wir da die 3 Monate unterschreiben mussten, auch freiwillig zu bleiben. Und da waren also so reichlich Sachen, die mich genervt haben. Schlaflosigkeit, ich bin bald verrückt geworden. Und dann hat man mich ja immer wieder gezwungen, ins Bett zu legen. Ich durfte nachher nicht mehr aufstehen. Dann haben die Nachtschwester mich sofort zurückgerufen ins Zimmer. Also ich bin da, vor allem diese Schlaflosigkeit, die hat mich verrückt gemacht. Dieses Rumgrübeln, was aus mir wird, wann komme ich endlich hier raus? Wann gibt man mir endlich mal eine Information, was mit mir weiter passiert? Kann mir denn hier noch nicht mal jemand helfen? Oder dass man mir eine riesige Entscheidung, das Schaffen, abnimmt? Also, dass meine Mutter mich also kurzerhand hier rüber geschleust hat und damit also ein ganz großer Schritt getan war und den Rest konnte ich schon alleine. Ich brauchte bloß den Anfang, den konnte ich nicht alleine. Das konnte ich einfach nicht. Und vielleicht war ich zu jung dazu, denn es gibt ja auch Fixer, die sind clean und die haben alles alleine gemacht. Ja. Und dann bin ich zu Ärzten gegangen, habe mich beschwert, dass ich noch immer nicht zum Frauenarzt gebracht worden bin. Ja, und dann hat mir die Ärztin gesagt, dass ich denn in 2 Tagen oder was denn dahin komme. Dann muss ich mit der Schwester dahin. Ja. Und dann bin ich ins Rudolf-Virchow-Krankenhaus in Berlin hingefahren worden, in die gynäkologische Abteilung. Und dann werden wir da alleine gelassen. Und damit ich auch alleine gelassen worden bin, habe ich einen Trick angewendet. Ich bin also noch den gleichen Nachmittag, ich wusste noch gar nicht genau, dass ich den nächsten Morgen weg sollte, aber ich wusste, dass ich die nächsten paar Tage zur Voruntersuchung musste. Und da bin ich reingegangen zu der Ärztin und habe bewusst einen Parkschein beantragt, obwohl ich genau wusste, dass ich ihn nicht bekomme. Das sind so Parkscheine, das heißt, dass ich nachmittags unbeaufsichtigt im Gelände bleiben darf. Also das heißt, dass ich auch manchmal ungesehen abhauen könnte. Und ich habe keinen gekriegt, aber ich habe gesagt, ich würde auch gerne mal, ich habe aber keine Lust, alleine rauszugehen. Ich würde ganz gerne mal einer dieser Kranken mitnehmen, die im Rollstuhl sitzen, ne, und die ich mal ein bisschen spazieren fahren könnte. Und dadurch habe ich also die Leute schon mal irgendwie, hat das Vertrauen erweckt, natürlich nur gestellt bei mir. Und dadurch hat man mich dann am nächsten Morgen, 2 Stunden sollte man mich alleine lassen, bis dahin soll ich also fertig gewesen sein mit dem Arzt. Ich war also die 22. Ja, ich habe also mir so ein Schildchen nehmen müssen mit einer Nummer drauf. Und dann soll ich also auf 22 Frauen warten, die da zur Untersuchung waren. Und dann sind die Ärzte gegangen, und dann bin ich mal so hin und her geschlendert. Dann bin ich die Treppe runtergegangen, immer weiter, immer weiter. Und dann bin ich rausgegangen. Und dann kamen mir so zwei Jungs entgegen, da hatte der eine was am Auge. Da habe ich gefragt, wie der Ausgang ist. Ja, immer geradeaus. Ich sage, kontrollieren die da vorne an der Pforte? Nö, mich noch. Also uns haben sie noch nie kontrolliert. Und dann bin ich rausgekommen aus dem Dings. Und dann bin ich eingestiegen in Amrumer Straße und runter zur U-Bahn. Da bin ich erstmal bis zum Zoologischen Garten gefahren und habe mich wahnsinnig gefreut. Ich habe das endlich geschafft. Ich habe die überlistet. Ja? Frei. Ich war frei. Darauf habe ich mich gefreut. Das weiß ich ganz genau. Ich habe mich darüber gefreut, dass ich frei war. Christiane, wie war der Entzug in Bonnys Rentsch damals, als du nach Bonnys Rentsch kamst, also in die Landesnervenklinik in Berlin? Ja, also als ich da damals drinne war, da habe ich dann noch überlegt, wo liegt überhaupt der Sinn einer Entziehung, wenn man sich das ganze Elend, was da drinne herrscht, die ganzen Omas, die überhaupt nicht mehr wissen, was Trumpf ist und meistens durch ihre Geisteskrankheit so verwirrt sind und durch die Medikamente so in Ruhe gesetzt worden sind, dass die nur noch darauf, auf ihren Tod warten, da war das für mich also alles andere wie optimistisch an Entzug rangehen. Denn das war also, es ist wirklich ein Elend da gewesen. Und wer überhaupt mal die Möglichkeit hat, mal da reinzukommen, der müsste sich das auf jeden Fall angucken, wenn auch nur als Besucher. Meine Schwester, als sie mich die ersten paar Male da besucht hat, die hat jedes Mal eine Angst da drin gehabt. Einfach vom Unbehagen her, obwohl ihr da noch niemand was tat. Und die Geistesgestörten, die waren meistens also dermaßen mit Medikamenten zur Ruhe, die tun keinem Menschen was. Nur man fragt sie nach kurzem überhaupt, was ist eigentlich normal und was ist unnormal, wer bestimmt das und wer weiß, vielleicht ist dieser Arzt ja auch der Bekloppte von uns allen oder vielleicht ist diese Gesellschaft auch krank, dass sie solche Opfer rausbringen Das war ein Krampf da drin und ich weiß doch genau, wenn es meiner Oma mal so schlecht geht, ich stecke die da nie rein. Und wenn das noch so eine große Aufopferung ist, die dreimal am Tag zu waschen und zu behandeln praktisch nachher, die fallen also so in ihren Stück, als wenn die mit ihrer Evolution wieder zurückgehen, wie Babys in Betten liegen und nichts mehr selbstständig tun können. Das war für mich nicht nur eine Entziehung, weil ich dann nach 4 Tagen nicht rauskam und man wurde sich nicht einig darüber, wo ich hin sollte. Man wollte mich einfach mal für kurze Zeit verwarnen und ich habe natürlich versucht auszubrechen. Ich hatte Angst, dass man kann solche Akte mal schnell unter den Tisch schieben, das merkt keiner. Wenn die da ein Leben lang ihre Kohle dafür kriegen, dass ich da drinne verwese. Ne? Ich habe also wirklich Zustände da gehabt und die haben sofort Angst, man würde abhauen oder man würde gewalttätig werden. Die durften uns ja keine Medikamente geben. Weil die Sucht, das lief unter Neurose und es war also wirklich reichlich kaputt da. Es war wirklich die schlimmste Zeit überhaupt da drinne. Hast du nicht den Gedanken gehabt, also naja, ich komme wieder raus? Nee, in dem Moment war das alles so sinnlos und ich war nur so wütend, dass ich auch eingesperrt war. Wäre ich nicht eingesperrt gewesen, ich bin ja freiwillig da hingekommen. Und wenn ich da freiwillig hinkomme, dann kann ich doch auch im Park spazieren gehen. Und hätte ich gemerkt, dass die Vertrauen zu mir haben, keine Gleichgültigkeit, sondern Vertrauen, dass sie mich vielleicht mal so wie mein Chef mich heute schon am ersten Tag an die Kasse setzt mit einer 5 in Mathematik und am ersten Tag, die Kasse ist kaputt, das kann man nicht nachrechnen, und mich an die Kasse setzt und zwar nicht aus Gleichgültigkeit, weil er sonst niemanden hat, sondern aus Vertrauen und hätten sie es damals so mit mir gemacht, hätte ich nie versucht abzuhauen, aber durch dieses Eingesperrtsein und diese Knöpfe statt Klinken, also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ne? Da fängt man wirklich an auszuflippen. Ich überlege, Mensch, wo schläfst du jetzt? Und da hast du echt was angerechnet. Und ich kann allein dieses Gefühl, was ich da hatte, eben gar nicht erklären. Ja? Nur eben, dass ich mir nachher, also nachts macht man sehr gut Geld, ne, auf der Argentiner Straße. So um 12 Uhr einzuholen. Und da sind zwar viel Profis, aber da finde ich mir so viele andere Weiber. Dann bin ich hingegangen, dann habe ich mir ein halbes Gramm zusammengeschnurrt, dann habe mir um 1 Uhr noch was gekauft und habe das ganze halbe Gramm weggedrückt. Einfach so in der Hoffnung, dass ich eben davon abkratze. Ne? Also ich habe keinen Bock mehr gehabt. Ne? Da kam mir das auf einmal sehr zu Bewusstsein, was überhaupt los war. Und dass ich doch eigentlich doch ganz mies bin und schaffe das sowieso nie nach Drogeninfo. Was hast du jetzt eigentlich damit erreicht? Gar nichts. Und wenn ich drauf war, habe ich immer drauf gehabt, zu entziehen. Ne? Das ist aber bei jedem Fixer so. Aber in dem Moment, wo man nüchtern ist, sieht die Sache wieder nüchterner aus eben. Ne? Und deshalb habe ich mir also versucht, da das Lebenszimmer hat natürlich nicht geklappt. Ich habe 3 Stunden auf der Toilette gepennt. Ich wollte eine Toilette haben, wo ich meine Ruhe habe. Und ich wusste, dass Bundesplatz eine öffentliche Toilette ist. Und dann habe ich mir eben versucht, das Leben zu nehmen. Aber es ging nicht. Ich habe also die ganze Nacht da gepennt. Ne? Ich war so bewusstlos. Also ich bin aufgewacht, als es draußen hell wurde. Genaue Uhrzeit kann ich jedenfalls nicht mehr sagen. Bin ich aufgewacht und hatte also alles noch, meine ganze Pumpe und die Kanüle, die hatte ich im Arm noch und das ist eben fehlgeschlagen. Aber ich habe von dieser Bewusstlosigkeit, mein rechtes Bein, das hat also wahnsinnig wehgetan, fürchterlich. Ne? Ich konnte überhaupt nicht auftreten. Ne? Das tat an allen Gelenken weh. Und vor allen Dingen an dem Oberschenkelgelenk hier oben, ne, am Becken. Da habe ich also fürchterliche Schmerzen gehabt. Ich kann das jedenfalls auf das heutige zurückziehen, dass das eine Lähmung war. Einwandfrei, ne? Dass das Bein eben gelähmt war. Ich weiß aber noch, dass ich, das dauert doch von der Blutbahn bis ins Gehirn, ne? Das kommt ja erst zum Herzen, ne? Vom Arm aus hoch, ne, zum Herzen, da ich sowieso meinen linken Arm gedrückt habe, geht das also sehr schnell zum Herz und von da aus sofort das Signal zum Gehirn. Das dauert alles in allem 8 Sekunden und dann bin ich da gewesen. Und dass ich also so einen höllischen Schmerz gehabt habe im Kopf, ne, als wenn mir die ganze Schädeldecke auseinanderplatzt. Und dann weiß ich eben nur noch, dass ich weg, geschlafen oder was, ne. Und dass ich im nächsten Mal mich aber neben der Toilette aufgewacht. Ne? Mhm. Diese Toiletten, die haben einen Vorteil, da kann man mindestens zu 6 Mann rein. So groß sind die. Und die haben unten diese ekligen Lücken, wo man durchgucken kann. Die sind unten zu. Und da habe ich dann gepennt und da sind auch oben nur kleine Fenster. Ne? Und die waren alle zu. Und auch keine Löcher überall und so. Und da kommt man nicht so leicht irgendwie rein. Ne? Und dann bin ich, also als es hell wurde, bin ich aufgewacht und habe ich erstmal geheult, weil es nicht geklappt hat. Auf der einen Seite war ich froh, dass es nicht geklappt hat, ja. Und ich wusste aber immer noch nicht, wo ich hingehen soll. Ich war vollkommen kaputt, ja. Mein Bein konnte ich nicht bewegen, da habe ich richtig Angst gekriegt, ne. Weil es fürchterlich wehgetan hat. Ich konnte es nicht bewegen. Wenn ich es nicht bewegt habe, ging es, ne. Ich bin jetzt also da raus, ja, aus der Toilette. Ja. Ich habe aber keine Ahnung gehabt, wie spät das war, ne. Weil es eben bloß, dass schon Action auf der Straße war, ne. Und dann haben die beiden Jungs da rumgealbert, ne, auf der Toilette. Und kamen die jedenfalls auf mich aufmerksam geworden und sind zu mir hingekommen und haben mich gefragt, was los war, ne. Dann habe ich gesagt, nichts weiter, ne, ihr könnt gehen. Also, was soll ich denen denn sagen, ne. Und dann haben sie mich aber nicht alleine gelassen und haben gesagt, ob ich mich da hinten hinsetzen lassen, zur Bänke, ne. Die gehen so im Kreis und haben so Stiefmütterchen und so Kram, ne. Dann sage ich, nein, ist mir zu kalt, ne, da ist Frost drauf, ne. Und sagt der Mensch, mir ist nicht so schlimm und so setze ich erstmal hin und so. Dann haben sie mich überredet, da habe ich mich hingesetzt und dann wollte ich erstmal eine Zigarette rauchen. Ne. Dann haben sie mir eine gegeben. Komisch, ne, schwulen Jungs, die rauchen mal Marlboro oder Camel, ne. Immer eins von beiden. Und dann habe ich also eine Marlboro geraucht. Und dann haben sie mich ausgequetscht und haben sie mir erzählt, dass sie mich vom Bahnhof her kennen. Aber ich kannte sie nicht. Es ist immer so gewesen, dass die Leute mich gekannt haben und ich sie nicht. Und dann haben sie gesagt, du bist da mit so einem Blonden zusammen und so. Ich sag, ja, ha, wo ist denn der und so, schon lange nicht mehr gesehen und so. Dann habe ich ihnen das erzählt und so. Und wie ich dann so im Erzählen war, habe ich ihnen alles erzählt, was passiert ist. Und dann haben sie auch gleich mitgefühlt, so, oh, ist ja gemein und so. Und dann habe ich das wirklich voll erzählt, so wie ich das gedacht habe. Und dann haben sie gesagt, ey, was ist eigentlich, könnten wir die Tochter zu dem Thomas bringen und so, ne? Und da habe ich erstmal gefragt, wer das ist und so, ne? Ja, das ist ein ganz cooler Typ und so, ne? Und der gibt immer Geld und alles schwul und so. Und sag ich, oh, ein Glück schwul, also da brauche ich keine Angst zu haben, ne? Und dann haben sie ein Taxi gerufen. Und dann sind wir nach Steglitz gefahren. Ja, dann bin ich die Treppe hoch. Und wir haben sie mich so festgehalten und so, ne? Und dann bin ich, glaube ich, da 2 Tage geblieben. Dann habe ich auch wieder mein berühmtes Fieber gekriegt und meine Nasenbluten. Dann habe ich da 2 Tage im Bett gelegen und da ging das einigermaßen. Ich wollte ja weg da, ne? Weil mir das so fremd war da. Ich wollte ja wieder, ich wollte einfach überall rumflippen, ne? Ich wollte nicht dazu, ich wollte immer so viel Sachen tun, dass mir das gar nicht bewusst wird, in was für einer Scheißlage ich jetzt stecke, ja? Dass ich ja, jetzt kann ich zu niemandem mehr. Weder zu meiner Mutter, mein Vater war verreist, meine Tante war ja auch da, wo ich bin. Barneys Ranch war, die war wieder hier. Zu Hause war niemand da. Ich wusste nicht, wohin. Und nach 2 Tagen ging das einigermaßen, habe ich ihnen das erzählt, dass es wieder geht. Und auch in dem Versprechen, dass ich ihn mal besuchen komme und so, bin ich dann gegangen. Er wollte mir sogar noch Rückstöcke andrehen, ne? So umsorgt, aber damit laufe ich nicht rum, ne? Und dann bin ich also losgefahren, bin ich fast hingerumpelt, ne? Denn jetzt hab ich kein schlechtes Gewissen mehr gehabt, ne? Jetzt nicht mehr. Ich habe mich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt selbst aufgegeben. Ich glaube, es war sogar höchste Zeit, dass meine Mutter mich da also erwischt hätte, ne? Denn da kam ich an so eine Phase, du schaffst das nie. Du bringst das nicht. Was habe ich schon für Versuche gemacht, ja? Und du schaffst es sowieso nie. Und jetzt habe ich mir auch keine Gedanken mehr darum gemacht, ob ich ins Assin gehe oder nicht. Das war mir vollkommen Schnurze, ja? Ich bin also hingegangen und habe da einen Freier getroffen und bin anschaffen gegangen und habe mir was gekauft und habe ich gleich mehr mitgebracht für Wolf, ne, muss ich mir anbieten. Dann bin ich abends hin und habe gesagt, Tag Wolf. Er sagt, ach, Tag Christiane, komm rein, Detlef war ja nicht mehr da. Jetzt hat er ja nur noch eine Bezugsperson, mich, ne. Und weiter hat er keine Bekanntschaften gehabt. Und Wolf hatte ja auch schon angefangen zu fixen, ne? Und ist es selber anschaffen gegangen. Ursprünglich war er Detlefs Freier. Und jetzt ist er selber schon anschaffen gegangen, ne? Er war 26. Und dann hat Wolf gesagt, na, Detlef, der kommt sowieso bald wieder und so, ne? Und ich hoffe, dass Detlef wiederkommt und so. Ich sag, du bist ein ganz schöner Egoist, sag ich, ne? Das Detlef bloß bei Drogeninfo, ne? Der packt das vielleicht nochmal 3-mal so gut wie wir, sag ich, ne? Und er sagt, über wen wirkt nach Detlef? Und er sagt, also er will aufhören, wenn Detlef wiederkommt, will er ein schönes Zuhause kriegen. Und ich war schon wieder auf 180 da. Weil er überhaupt nicht das Recht dazu hat, mit ihm zusammenzuziehen. Ne? Das hat nämlich nur ich, habe ich mir gedacht, ne? Und da war ich also total sauer. Da sagt er, ja, ich habe Detlef auch vorsichtshalber den Schlüssel mitgegeben von mir. Und da bin ich ja total weit ausgerastet. Sagt, du hast ihm den Schlüssel gegeben? Sag mal, bist du eigentlich verrückt? Der weiß doch genau, wo er jetzt hin kann. Und jedenfalls habe ich dann Wolf, habe ich mir einen Druck gemacht. Und Wolf konnte das natürlich nicht mit angucken und hat gefragt, ob er was abhaben kann. Und dann bin ich, also nächsten Morgen habe ich den ausgepennt und habe dann diese Librium war das. Diese Librium-Dinger, die waren ganz bunt, rosa und blau, glaube ich. Und dann habe ich gleich 3 so eine riesen Dinger, da sind immer 5 Einheiten dran, die muss man eigentlich abbrechen. So eine Kaustange, ne? Dann habe ich gleich 3 so eine Dinger eingeknallt da und dann bin ich eingeschlafen und da geht plötzlich der Schlüssel auf, ne? Klamotten knallen und so, ne? Tür geht auf. Ich drehe mich um und wollte mal sagen, ich wolf, wenn es nicht so laut, ne? Ich will schlafen und so, ne? Ich habe ein bisschen Turkey, ne? Und drehe mich um und will gerade sagen, ich wollte sagen, sei nicht so laut, ne? Da steht der Detlef in der Tür, ne? Und ich, na, das ist ja eine Überraschung, ne? Erst habe ich mich unheimlich gefreut, dass ich ihn gesehen habe, ne? Dicke Umarmung und so, ne? Und dann hat er die Klamotten reingeholt, seine Koffer. Und ich sage, Mensch, so mal, bist du rausgeflogen? Sagt er, ja. Dann habe ich ihn gefragt, warum. Na, da erzählt, jeder Fixer, der neu reinkommt, hat 3 Wochen Wegdienst. Und ein Fixer, ne, der so lebt, wie es ihm Spaß macht, ne, und dann aufsteht, der verpennt natürlich andauernd. So war es bei Detlef auch. Nachdem er 2-mal verpennt hat, haben sie ihm eine Drohung gegeben. Wenn er noch einmal verschläft, dann muss er gehen. Dann muss er neue Aufnahmegespräche führen, ein neues Aufnahmegespräch mit der Gruppe führen, da, und dann darf er bleiben. Und dann hat er mir das erzählt und hat gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock, nochmal diese ganzen Aufnahmegespräche machen. Zuerst wollte er zurück, er fand es also sehr gut da. Er fand das stark da und hat mir erzählt, wer alles da drinne war. So Leute, wo ich dachte, die sind noch längst draußen. Und er weiß noch nicht so genau, ob er zurückgeht. Erstmal will er sich einen Druck machen, sagt er. Und dann habe ich gesagt, bringst du mir was mit? Und er sagte, ja, mache ich. Dann kommt er nach 2 Stunden wieder. Mit einem früheren Freier. Mit Pico. Er hat sich erstmal einen Druck da drinnen gemacht und ich habe noch geschlafen. Dann bin ich aufgewacht, ich konnte zuerst gar nichts sehen von diesen fürchterlichen Tabletten. Ne? Ich habe geschwitzt, also wie so ein Schmorbraten, ne? Fürchterlich. Und dann bin ich aufgestanden und habe mich auf den Hocker daneben gesetzt und habe gesagt, guten Tag. Und dann gucke ich so auf den Tisch und da liegt da ein voller Beutel mit 10 Gramm Elch. So viel habe ich noch nie gesehen, also in einem Haufen, ne? Nur die Päcken davon. Ne? Und sind da so 10 Gramm, ne? Und der hat mich einen Druck gemacht und meint, oh Mensch, das war gutes Dope und so. Und ist da am Päcken schneiden, ne? Silbernes Stanulpapier, also auf allen beiden Seiten. Und mit der Bierflasche am Rollen, damit das Meer auszieht, damit sich's verteilt, ne? Und was soll das denn werden? Und er beim Rollen, ja, ich deale jetzt, ne? Ja, ist ja sehr toll, ne? Und dann habe ich ihn gefragt, hast du überhaupt schon mal an Bullen gedacht? Ja, kann ich jetzt nichts für. Habe ich keine Zeit für. Ich muss jetzt daran denken, wie ich erstmal über die Runden komme. Ich sagte, du willst in die Therapie zurück? Da muss ich mir noch überlegen und rollte dabei immer, ne? Und dann bin ich erstmal auf die Idee gekommen zu fragen, wem gehört denn das Dope überhaupt? Dann sagte Pico, das gehört mir. Sag ich, wieso, willst du auch dealen? Sagt er, nee, das macht Detlef für mich. Ich weiß doch nicht, wie das geht, ne? Dann habe ich gesagt, er soll größere Päcken machen. Hat er dann auch gemacht. Und dann kamen da auch unsere 25 halbe raus, ne? Weiß es nicht genau. Und dann sage ich, ja, und wann soll das losgehen? So, heute Abend und so, ne? Ich sage, ja, okay, gehe ich mit. Und in der Zeit, wo er dann ausgepackt hat und so, habe ich mir dann meinen Druck gemacht, ne? Das war auch sehr gutes Dope. Also, wenn es schlecht ist gewesen, wäre ich gar nicht erst mitgedealt, ne? Jedenfalls ging es den Abend schon los. Und wir haben auch den Abend, also gleich 5 Gramm verkauft, ne? Der so reichlich schnell rumgesprochen, dass da viel drin ist, ne? Und dass das Dope eben gut ist. Und scheiße war ihm bloß mit Ablenken, da musste man mal ziemlich aufpassen, ne? Das haben wir auch gar nicht so viel bei uns getragen. Und dann ging das nach etwa einer Woche los, sind die Bullen aufmerksam geworden auf uns. Es war so, Detlef steht auf der anderen Straßenseite und da kommt ein Kerl aus dem Auto gesprungen und läuft auf ihn zu. Und ich sofort über die Straße, habe es mir dann doch anders überlegt, als ich den Kerl gesehen habe und bin geradeaus gegangen. Und dann habe ich hinten gewartet und kam Detlef auf mich zu und sagt, das war ein Bulle, ne? Er hat mich nämlich gefragt, wo der Bahnhof Zoo ist, ja, und das ist dann nun wohl für einen Berliner, ne, der weiß doch, wo der Bahnhof Zoo ist, wenn der am Kurfürstendamm steht, ne, und hat, der Typ hat aber schon vorher gemerkt, dass da Autos vorbeigefahren sind, auf einmal gebremst haben, dann hat er gleich das Dope ins Gebüsch geschmissen, und dann sind wir erst eine ganze Weile spazieren gefahren, und plötzlich haben wir beide gemeint, dass jedes Auto und jeder Typ ein Bulle war. Das war zum Kotzen, ja. Und wir haben uns nicht getraut, das Dope aus den Gebüschen wieder rauszuholen. Und haben es endlich rausgeholt. Da habe ich gedacht, Detlef, ich mache diesen Stress nicht mehr. Und Detlef dann wieder, ist ja nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Und ich immer, Detlef, weißt du überhaupt, was passiert, wenn du noch ein zweites Mal erwischt wirst? Du fährst ein Jahr eine. Und er dann auch total überhaupt keine Angst gehabt und so, ne. Und dann habe ich gedacht, ey, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, es muss was passieren. Wir können nicht so weiterleben. Christiane, es wird behauptet, drogenerweiterndes Bewusstsein. Wenn man euer Buch und andere Berichte liest und hört, dann meint man, es geht in Wirklichkeit um die Ausschaltung des Bewusstseins. Und mit diesen Jugendlichen kann man ja auch das große Geschäft machen. Das ist richtig. Ich habe es damals nie verstanden. Man hat mir das auch immer erzählt. Ihr werdet schamlos ausgenutzt und da sind Leute, die machen von euch Profit und so. Und ich war also tatsächlich so naiv und einfältig und habe geglaubt, dass die obersten Macker, die das alles machen, selber total gut drauf sind und da mit Zopf und so hinter auf dem Kissen sitzen und da die dicken Kilos irgendwo unter die Leute bringen, um irgendwie zu meinen, die Welt, die soll sich verbessern und so. Und gut, man lebt eben nicht so lange davon, aber es ist doch irgendwie ganz toll alles. Und das habe ich mir tatsächlich eingebildet. Und es kam, diese Einstellung dazu hat sich auch nachher nicht verändert, als ich voll drauf war. Weil ich habe immer nur Dealer gesehen, die selber nur so viel Geld immer bei sich hatten und nur gedealt haben, um ihren eigenen Bedarf zu decken. Und selber bis alles so wirklich arme Schweine waren, denn die großen Leute, die hat man ja nie gesehen und das hielt ich sowieso immer für Ammenmärchen. Und heute bin ich mir sicher, dass fast jeder reicher Typ irgendwie, der das Kapital dazu hat, und obwohl es vielleicht andere wissen, wie die Banken und so, die das alle tolerieren, einfach bloß wegen der Kohle, weil alle hinterm Geld her sind. Nur damals war mir das halt nicht so klar. Das Drogengeschäft ist ja ein sehr einträgliches Geschäft. Und man sagt ja, man behauptet, neben dem Rüstungsgeschäft ist es also das Einträglichste. Und jeder Käufer wird ja im Drogenhandel zum Verkäufer wieder. Und warum meinst du, spielen die meisten Jugendlichen dieses Spiel mit? Das habe ich ja vorhin schon mal so erwähnt, wie ich das selber gesehen habe. Und wahrscheinlich auch aus der Unkenntnis heraus, dass ihnen ja damals nie die Information überliefert worden ist. Denn ich kann mir vorstellen, dass auch viele Rauschgiftschmuggelsachen und so viele politische Hintergründe haben. Und dass ich das eine unheimliche Schweinerei finde, dass es über den Rücken von Jugendlichen ausgetragen wird. Wenn die großen Herren meinten, sie müssen jetzt Rauschgift schmuggeln und so, um vielleicht auch, wer weiß, vielleicht fließen auch so manche Sachen davon in eine staatliche Kasse von ziemlich, wenn man da bedenkt, diese Länder, wo dieses Zeug gerade herkommt, die sind ja auch wirtschaftlich nicht gerade so gut auf dem Damm und dass die haben meistens überhaupt keine andere Wahl. Die verkaufen ihr Hanf und ihr Opium zu Preisen von 20 Pfennigen oder so, also für einen Hungerlohn. Und es ist nachher wird wahnsinnig viel raufgeschlagen. Und ich finde, es ist eine unheimliche Schweinerei. Nur meistens wissen Jugendliche nichts von dieser Schweinerei. Und es ist ja auch so, dass diese Menschen aber auch irgendwo in ihrer Musik schon beschreiben, finden sie den Konsum und alles, was hier in der westlichen Welt abläuft, nicht gut. Aber das ist ja meistens das, warum Jugendliche überhaupt anfangen, Drogen zu nehmen. Unbewusst wegen dem vielen Konsum und die ganze Verwirrtheit der Umweltschmutz und alles, was so anfällt an unnatürlichen Sachen. Wenn jetzt irgendein Land Hanf legalisiert, dann wird wahrscheinlich der große Boom kommen, dass alle dahin fahren und das also als Paradies ansehen. Und zum Schluss liegen die Leute wieder halb tot an der Grenze und kommen nicht rüber, weil sie kein Geld mehr haben und wollen nach Hause und kommen nicht weit. Ne? Es ist ja so, dass auch die Polizei und so, dass die vor diesen großen Gangsterbossen ja schon regelrecht Schiss haben, ne? Und überhaupt nicht mehr sich trauen, weil die wiederum irgendwo ihre Hände in der Politik haben oder in der Wirtschaft und dass die also Schiss haben, dass sie kapitulieren müssen, ist manchmal doch schon erschreckend. Man kann sich das gar nicht vorstellen, ne? Dass praktisch die Menschen überhaupt nicht mehr, die sind einfach nur noch Objekte. Ich finde das wirklich schlimm. Ich weiß auch nicht, wohin diese Entwicklung führt. Und nächsten Morgen dann ist der Pico wieder um 9 gekommen und Detlef hat aufgekocht. Ich bin aufgewacht, habe mir eine Zigarette angesteckt und da schmeißt er mir also das Zeug rüber, Und ich habe mir dann Druck gemacht und habe das wieder sauber gemacht. Und Detlef pufft mittlerweile. Und das passiert ja öfters mal, dass man sich morgens, wenn man noch so verschlafen ist, zu viel drückt, man schläft ein. Ich habe es ja oft genug miterlebt, als ich bei meiner Mutter noch gelebt habe. Und da habe ich auch mal eingepennt, weil ich morgens zur Schule wollte und mir morgens zu viel gedrückt habe. Weil der Kreislauf ist dann noch nicht so zugange. Ne? Und als ich eingepennt habe, habe ich ihn mal gerufen, Detlef. Und einmal hat er noch Antwort gegeben. Hat mal, ne? So ganz kurz mal sowas hören lassen. Da habe ich ihn öfters gerufen, mir hat keine Antwort gegeben. Da habe ich gedacht, das pennt der schon wieder. Und Pico hat da gesehen, dann hat sich so ein Gruselroman angeguckt. Wir hatten einen ganzen Stapel, der ging also bis zu den Oberschenkeln hoch. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe ihm das Besteck rausgezogen, weil wir nicht mehr so viel hatten. Und ich wollte nicht, dass es verstopft von dem Blut. Habe das rausgenommen, habe Watte mit Alkohol getränkt in an Arm gehalten und dann merke ich, dass der Körper keinen Widerstand leistete, als ich den Arm hochgehoben habe, dass er schlaff wieder runtergefallen ist. Na, und der Kopf war nach vorne gelehnt und da habe ich ihn mit dem am Kinn genommen, wollte ihn so nach oben machen und wollte ihn wach machen. Ne? Da habe ich gemerkt, dass als ich den Kopf nach oben gemacht habe, sofort nach hinten gefallen ist. Und er war richtig grau im Gesicht. Und die Lippen, ne, das war alles blau hier, alles richtig blau angelaufen. Und da habe ich Schiss gekriegt, halt kaum noch geatmet. Dann habe ich das Herz gefühlt und habe es nicht mehr gespürt und dann überhaupt nicht mehr geatmet. Und wenn dann so flach, dass ich es nicht gesehen habe, dann bin ich ausgerastet. Ich habe bloß ein Unterhemd angehabt und eine Unterhose, habe ich die Tür aufgerissen. Und mittlerweile hat Pico ihn auf den Boden gelegt, damit er flach liegt. Und mehr konnte er auch nicht tun, wir haben alle beide nichts von Lebensrettung und so gewusst. Und dann habe ich nebenan eine alte Rentnerin da aus dem Wohnzimmer geklingelt und hat sie mir aufgemacht, habe ich gesagt, dass ich mal schnell die Feuerwehr anrufen muss, drüben ist was passiert. Dann hat sie mich auch ohne weiteres reingelassen. Ich kann mich noch nicht mal mehr an die Wohnungseinrichtung erinnern. Ich bin gleich zum Telefon geprescht, ich habe dieses Telefon gesehen, das war ein rotes. Bin darauf losgeprescht und habe sofort angerufen. Ich weiß nicht, glaube ich, das Elisenkrankenhaus hat sich genannt oder so ähnlich heißt es. Es ist da an der Lützowstraße ist das. Und da habe ich gesagt, ja, mein Freund, der atmet nicht mehr und Überdosis und so, ne? Ja, wo ist denn die Adresse? Sag ich, Hedemannstraße 5 und ja, wir kommen gleich. Und da sage ich, in dem Moment kam Pico rein und sagt, Christiane ist schon gut, hat er so von draußen beim Haustür gerufen. Ist aufgestanden und ich gesagt, oh nee, danke, falscher Alarm, ist schon wieder alles okay und habe aufgelegt. Vielen Dank nochmal und aufgelegt. Und er ist aufgestanden und war sich dessen gar nicht bewusst, dass er eben kaum noch geatmet hatte. Konnte also kaum aus den Augen und sich das Gesicht gewaschen mit kaltem Wasser. Hat sich angezogen und ist gegangen. Also gar nichts weiter. Mensch, Detlef und so. Ich hab mich gefreut, dass ich ihn gesehen habe und wollte ihn umarmen, aber er hat mich weggestoßen und hat gesagt, er hat jetzt keine Zeit. Und da habe ich gesagt, ist gut, ich komme nachher nach. Ich bin noch so müde, ich will noch ein bisschen schlafen. Ja, und so. Und Tür zu. Und dann habe ich noch meinen Gruselmann genommen, habe eine neue Zigarette angesteckt und habe gelesen, da klingelt es. Und ich habe mir nicht denken können, wer dran ist. Und dann habe ich durch einen Spion geguckt und da waren da Bullen. Und da ich weiß auch nicht, warum ich überhaupt die Tür aufgemacht habe, warum ich nicht gleich durchs Fenster abgehauen bin. Ich habe keine Ahnung, aber manchmal setzt es dann bei mir aus. Und dann habe ich die Tür aufgemacht. Und dann musste ich ja wohl reinbeten und da haben sie mich gefragt, was hier los war eben. Da habe ich gesagt, ja, hier waren zwei jungsche Typen vom Bahnhof, die haben sich hier in Druck gemacht, die wollten wissen, ob der Wolf zu Hause ist, dem die Wohnung hier gehört. Und ich weiß nicht, die sind dann gleich wieder gegangen und nachdem der eine umgekippt ist, da habe ich die Feuerwehr angerufen und ist er doch wieder aufgewacht und der andere hat mir Bescheid gesagt. Und mehr habe ich nicht gesagt. Wollten sie wissen, wie alt ich bin? Dann habe ich gesagt, dass ich eben 15 bin und dass ich hier wohne und meine Mutter aber weiß, wo ich bin. Das wusste sie ja auch. Ja, erschien die Sache aber doch ein bisschen blöd. Da haben sie ihr Funksprechgerät rausgenommen und haben da also durchgerufen, so diese Adresse. Und dann kam eine Viertelstunde später, wollten sie so wissen, ob ich auch spritze und so. Dann habe ich gesagt, dass ich das nicht mache und so. Und dann hat er eine Plastiktüte genommen, hat das ganze Besteck und unsere ganze Krabbelschüssel ausgeleert und hat die in eine Plastiktüte reingemacht und hat das mitgenommen. Und dann kam die Nachricht, vermisst gemeldet. Dann habe ich gesagt, das kann gar nicht sein, meine Mutter weiß doch, wo ich bin und so. Naja, jedenfalls musste ich mich anziehen und musste mit. Und dann sagt er, nimm dir noch was zu lesen mit und so. Lass dir ruhig Zeit, haben sie gesagt. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir auch Zeit gelassen. Volles Ruhe, hätte noch gefrühstückt und alles, ja. Und ich habe mich gar nicht angezogen und gesagt, nee, ich war ja voll der Meinung, ich lasse mich wieder raus, ne. Ich habe gedacht, das muss ein Irrtum sein. Meine Mutter weiß doch, wo ich bin. Und da war ich also sehr sauer auf meine Mutter, dass sie mich so da abgelenkt hat. Und dann habe ich Detlef noch einen Brief geschrieben und habe gesagt, ich möchte nur mal kurz meinem Freund einen Brief schreiben, der kommt auch manchmal hierher, sagt ich. Ne? Dann habe ich geschrieben, lieber Detlef, ich bin, du weißt schon, habe ich geschrieben, ich bin, du weißt schon, erstmal eingefahren, weil ich ja nicht wusste, was mit mir nun passiert. Weil du hörst, also weitere Nachricht kommt demnächst, also wie ich kann, viele liebe Küsschen und so, deine Christiane. Zum Beispiel mit Teesaftchen vorne an die Tür geklebt, ne? Die Bullen haben sich das auch nicht mehr durchgelesen oder so. Und dann habe ich die Tür zugeschlagen und bin also mit ins Auto. Da musste ich zu so einer Sammelstelle, ne? Da zu dem Polizeirevier. Und dann hat man mich da eingeschlossen. Und dann kam der Bulle rein und meinte, ob ich anhand von Fotos vielleicht die wiedererkennen würde, die beiden, die da waren. Dann habe ich gesagt, nein, ne, so genau habe ich mich nicht angeguckt, weil ich noch geschlafen habe halt. Ne. Das weiß ich nicht mehr so genau. Naja, dann ist er wieder rausgegangen. Dann war ich, glaube ich, so eine Stunde da oder zwei Stunden ungefähr. Und dann sind sie reingekommen und haben gesagt, sie müssten mich woanders hinfahren. Da würde meine Mutter mich dann abholen. Ne. Hab ich gesagt, ja, okay. Und dann bin ich in so einen Wagen eingestiegen. Und mir war das auch gar nicht peinlich, dass die Leute alle geguckt haben, ob ich da eingeladen worden bin. Das war mir egal. Und dann, wo wir dann hingefahren sind, zu der Sammelstelle, habe ich nicht mehr den blassen Schimmer. Und dann bin ich da hingefahren worden. Und dann durch so lange Flure durch. Und hier und da haben wir irgendwelche Penner oder was, die da aus so einer Nüchterungszelle waren, die haben da rumgebrüllt und so. Dann bin ich in so einen Raum gebracht worden, da waren so drei Zellen nebeneinander, so richtig wie im alten Wilden Westen, so mit Gitterstäben und so, weil die, heute sind ja die Zellen anders, ne, alle vollkommen zu. Und da waren die noch so voll in Gitterstäben. Und dann hat er mich da eingeschlossen, ziemlich deprimierend, ne. Dann wird er in so eine Zelle geschoben und hinter dir knacken die das Schlüsselbund, ne. Also ich würde mir als Bulle auch wahnsinnig blöd dabei vorkommen, ne. Da jemanden so wie so ein Tier oder was in so einem Käfig einzusperren, ne? Aber das habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wahrgenommen. Und dann habe ich mich meine Jacke ausgezogen. Habe ich so bei mir gedacht, ist ja sehr komfortabel. Da war nämlich so eine Holzbritsche. Und da war so ein hölzernes Kopfkissen, so, also so eine Erhöhung. Ne? Da habe ich gedacht, oh, das ist aber komfortabel, so. Aber satirisch irgendwie, mir selbst gedacht. Dann habe ich mir meine Jacke darauf gelegt und habe geschlafen. Ne? Und dann, ich habe jetzt kein Zeitgefühl mehr, weil ich selbst keine Uhren trage, außer jetzt. Dann habe ich keine Uhr getragen. Ich glaube, ich hätte sie sowieso sofort verkauft. Also deshalb habe ich überhaupt keinen Schmuck gehabt. Und dann kam wenig später nochmal so ein Typ, da hat er erst die andere Tür aufgeschlossen zu dem Raum, damit ich da nicht rausgucken kann. Dann hat er mich aufgewacht, also der war eigentlich sehr freundlich, hat mich nicht irgendwie was gefragt, sondern hat mir einen Eimer reingestellt und eben dieses braune Ding da, so wo man Urinprobe reinmachen muss, ne? Und dann eben den Eimer, dass ich dich daneben mache. Dann ist er rausgegangen, habe ich ihm das Ding da abgegeben. Und da habe ich ihn gefragt, warum sie mich nicht auf der Toilette gelassen, habe ich aber keine Antwort gekriegt. Ne? Und dann habe ich mich wieder hingelegt, aber ich habe den ganzen Tag nichts zu essen bekommen. Ich hatte morgens auch nur nichts gegessen. Und um 5, als es schon dunkel war, da kam meine Mutter. Also die kam nicht bis zur Zelle, sondern hat da irgendwo gewartet, wo dann so ein Antrag ausgestellt worden wird, dass ich abgeholt worden bin. Muss sie sowas unterschreiben. Ne? Und dann bin ich da hingebracht worden. Ja, ich habe meine Mutter eigentlich sehr kühl begrüßt, weil ich wütend auf sie war, dass sie nicht gleich schon in der ersten Polizeistelle angerufen hat und gesagt hat, dass ich wieder raus kann. Und da war ich also so sauer auf sie. Und dann hat sie mich gleich am Flur so eingehakt, ne? Da habe ich gedacht, ach, naja Gott, Mensch, lass sie, ich kann sowieso gleich wieder abhauen, ne? Und wenn ich mich da mit dem Laken aus dem Zimmer lasse. Und dann Wolfgang war auch dabei und die Arbeitskollegin, die war, hat im Auto gewartet. Und dann haben sie mich also rausgeschleppt und da habe ich meiner Mutter draußen, also an der Straße, gefragt, ob sie mich bitte mal loslassen würde. Dann hat sie gesagt, nee, bleib du mal schön hier, hat sie gesagt. Und dann haben sie mich ins Auto verfrachtet. Und da war die Arbeitskollegin, meine Mutter hat sich mit mir nach hinten gesetzt. Und dann haben wir an so einer Tankstelle gehalten, habe ich gefragt, ob sie mir bitte mal 3 Bounties kaufen kann, weil ich eben Hunger habe. Aber auf Turkey war ich noch nicht, ich war noch nicht auf dem Entzug. Und dann haben sie mir Bounty gekauft und habe ich immer bloß 1,5, glaube ich, von gegessen. Dann wurde mir nämlich schlecht von dem Zeug, wenn man davon ja nicht satt wird. Und dann haben sie sich die ganze Zeit so auf der Fahrt mal über Norwegen unterhalten, weil die, glaube ich, da aus der Gegend kamen. Das weiß ich nicht genau. Und zwischendurch haben sie immer rumgefummelt da mit den Straßen, haben sich verfahren und sind wieder zurückgefahren und haben ständig irgendwelche Straßen gesucht. Ich habe nichts gesagt, sondern ich habe bei mir gedacht, sind denn die zu blöd, nach Kreuzberg zu finden? Hier stehen überall Schilder, so eine großen gelben Schilder mit Pfeilen. Kreuzberg und Kreuzberg, Neukölln, Tempelhof, ne? Und ich dachte, was sind denn die, bekloppt oder was, ne? Und dann wollten sie die Nordautobahn irgendwie erreichen, ne? Und da habe ich mir schon gedacht, jetzt geht's woanders hin, ne? Das wusste ich. Dann habe ich gedacht eigentlich, dass sie mich in irgendein Heim fahren, ne? Das habe ich eigentlich angenommen, dass sie mich in irgendein geschlossenes Heim bringen. Das ist ja noch nicht mal das Schlimmste gewesen, da wäre ich sowieso rausgekommen. Und dann sind wir also weiter auf der Autobahn, ich habe kein Wort gesprochen, meine Mutter hat mich auch gar nicht angesprochen, hat das auch irgendwie gar nicht versucht, mich in ein Gespräch zu ziehen. Und ich habe auch mit niemandem da gesprochen. Und da sah ich dann dieses Schild, so blaues, ein Flugzeug und dann dahinter Tegel. Na, ich gedacht, na, das ist ja wohl happy, das finde ich ja wohl das Schärfste. Und dann sind wir da auf den Flughafen gefahren. Ich habe eigentlich gar nichts gedacht, ich habe erstmal abgewartet. Und natürlich jede Situation versucht wahrzunehmen, wo ich eben abhauen kann. Und dann sind wir ausgestiegen, meine Mutter hat mich gleich wieder eingehakt, ja. Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, würdest du mich jetzt bitte mal loslassen, ne? Richtig. Voll so auf Hochdeutsch, würdest du mich bitte mal loslassen. Und dann hat sie mich auch losgelassen, ne? Aber ich wusste genau, dass ich jetzt so mit Losrennen keine Chance hatte. Erstens mal, weil ich meine hohen Schuhe anhatte. Und zweitens hätte mich Wolfgang sowieso eingeholt. Dann ist sie zum Schalter gegangen und habe ich gehört, wie sie sagte, 2-mal nach Hamburg. Ich habe halt gedacht, ich dachte, mich trifft der Schlag, ja? Gerade nach Hamburg, ja? Ich wusste jetzt, dass es zu meiner anderen Oma geht, ne? Zu meiner Tante. Und da ich sowieso nicht gerne zu meiner Tante verreist bin, weil ich eben da damals immer früh ins Bett musste und das war für mich damals so eine total spießbürgerliche Gesellschaft. Ich wollte mit denen gar nichts zu tun haben, ja. Und dann, also ich habe echt gedacht, jetzt ist alles vorbei. Aber ich wusste nicht, was vorbei ist, ja. Eben nur, dass da jetzt, also das ist die Hölle da für mich, habe ich gedacht. Ne? Jetzt eröffnet sich die Hölle für mich bei meiner Tante und bei meiner Oma. Den Weg aus der Drogenabhängigkeit, den muss jeder Drogenabhängige selbst gehen. Sie sind die Mutter von Christiane F. Vor 1,5 Jahren haben sie ihre heroinabhängige Tochter aus einem Polizeirevier geholt, sie in ein Flugzeug nach Hamburg gesetzt, gegen ihren Willen. Seitdem lebt ihre Tochter bei ihrer Schwägerin in Schleswig-Holstein und macht eine Buchhändlerlehre. Ihre Tochter, sagte einmal in unserer Sendung, kann mir denn niemand die schwierigste Frage abnehmen, dann kann ich allein, nur den Anfang, den schaffe ich nicht allein. Sie haben ihr diese schwierige Frage abgenommen, und jetzt ist sie allein für ihr Leben verantwortlich. Wie sehen Sie das heute, 1,5 Jahre danach? Ja, ich bin überzeugt davon, dass ich den richtigen Schritt gewagt habe. Ich habe lange drüber nachgedacht und gezweifelt. Ich hatte ja morgens den Anruf im Betrieb, wo denn die Polizei mir Bescheid sagte, dass sie sie aufgegriffen hätten. Und dann habe ich erst mal überlegt, was tun jetzt. Es musste ja ganz schnell gehen. Sie war ja sowieso schon 14 Tage verschwunden. Und dann hatte ich natürlich nicht viel Zeit, darüber nachzudenken. Und dann habe ich so gehandelt, also wie es mir jetzt im Moment in den Sinn kam. Und das war nur das eine, raus. Raus aus der Stadt und von ihren Bekannten weg. Und das war also wirklich ein unheimlich netter Beamter, mit dem ich dann gesprochen habe. Ich habe ihn ganz kurz eingeweiht, habe ihm gesagt, Sie müssen mir helfen. Und der hat es auch begriffen. Er sagte, gerne tun wir es nicht, weil sie sie dann in die Gefangenen-Sammelstelle gebracht haben. Und ich habe ihm auch Was gesagt, ist das für eine in der Friesenstraße. Ja. Er sagte, sie kommt da mit allen möglichen Leuten, wird sie das eventuell zusammen in eine Zelle gesperrt. Und sie ist doch so ein nettes Mädchen. Ja. Und das wollte er verhindern. Aber ich sagte, viel ist da sowieso nicht mehr zu verderben jetzt. Und tun Sie mir einen Gefallen, helfen Sie mir. Ich brauche ein bisschen Zeit, um das alles in die Wege leiten zu können. Ich muss die Flugkarten bestellen und den mit meiner Schwägerin sprechen, dass die uns in Hamburg abholt und das alles in Gange bringt. Da sagt er, okay. Ja, und dann lief das auch alles. Es ging sehr gut. Ich hatte ja vorher schon mal mit Evelyn drüber gesprochen, dass wir das dann eventuell so machen würden. Mit wem bitte haben Sie gesprochen? Mit Christianes Tante, also mit meiner Schwägerin. Ja, ja, ja. Dass wir das dann so machen würden und dass es dann auch schnell gehen müsste. Und ich habe nur durchgerufen und habe gesagt, Ankunft dann und dann in Hamburg, seid bitte da. Ja. Und es bedurfte gar keiner weiteren Fragen. Also es lief dann wirklich reibungslos, auch mit dem Hinfahren. Und sie hat sich auch nicht gewehrt, überhaupt nicht. Wir waren ja immer einer hinter ihr, zwei neben ihr. Also wir hatten sie hätte nicht abhauen können. Also sie hat auch nicht einmal den Versuch unternommen. Ich glaube, im gewissen Sinne war sie froh, dass ihr diese Frage, jetzt die Entscheidung, abgenommen wurde. Ja. Und das war auch das, was ich vermisst habe in der ganzen Beratung. Ich finde, gerade, man muss bei ja sagen, Drogeninfo ja, jetzt, ja. Ja, man muss ja sagen, wenn ein 18-Jähriger, der kann vielleicht dann entscheiden, weil er volljährig ist. Aber gerade, sie ist ja noch ein Kind. Da gehen wir davon aus, dass sie mit 15 Jahren da wirklich noch ein Kind ist. Und dass dann wirklich jemand ihr die Frage abnehmen sollte und sagen, komm hier, los, und dann sehen wir weiter. Und da war sie vielleicht doch froh drüber, denn sie hat sich nicht gewehrt. Auch in Hamburg nicht. Sie war ganz ruhig. Auch den ganzen Flug über. Es war unheimlich schwer für mich. Ich wusste nicht, sollte ich lachen oder sollte ich heulen. Wie waren Ihre Gefühle da? Ja, ich weiß nicht. Wie soll ich das jetzt richtig ausdrücken? Ich war im Grunde genommen unheimlich, fast zu ruhig. Ich kam mir selber unheimlich vor. Ich wusste, wenn ich jetzt einen Fehler mache, etwas falsch mache, ist alles wieder aus. Und dann, als ich in Hamburg hatte ich dann nur eine halbe Stunde Aufenthalt wieder bis zum Rückflug. Und dann bin ich auf Toilette gegangen und Christiane hat nur die ganze Zeit vorher am Tisch gesessen, wir haben dann noch was getrunken und hat kein Wort gesagt. Und da habe ich unheimlich Angst gehabt und von dieser Angst musste ich wahrscheinlich auf Toilette gehen. Und als ich zurückkam, merkte ich, dass sie mit ihrer Tante sprach. Und da dachte ich, hallo, das ist ein gutes Zeichen, der erste Kontakt scheint doch da zu sein. Und dann habe ich mich sehr zurückgehalten, habe den auch gleich den zum Aufbruch gedrängt. Es war unheimlich schwer. Also im gewissen Sinne hatte ich sie jetzt verloren. Ich hatte auf der einen Seite dem Heroin versucht jedenfalls zu entreißen. Auf der anderen Seite war ich meiner Tochter los, wenn man so sagen kann. Ja. Ich war in einem ziemlichen seelischen Zwiespalt. Und als ich dann gemerkt habe, dass da die ersten Kontakte da waren, dann bin ich ins Flugzeug rein. Sie haben mich noch beide bis hingebracht. Und dann, als ich im Flugzeug saß, dann konnte ich mich dann doch nicht beherrschen. Dann habe ich erst mal geheult. Nicht? Und als sie zu Hause ankam, ich glaube, ich war so ausgebrannt, glaube ich, ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck dafür. Eine völlige Leere in mir. Ja. Völlig. Ich wusste gar nicht, was tust du, was machst du, was ist richtig, was ist falsch. Also es war völlig leer. Und naja, schlafen war gar nicht dran zu denken. Aber bin dann wieder arbeiten gegangen und habe den immer angerufen bei Evelyn. Habe gesagt, was ist los, wie geht's? Sie sagt, mach dir keine Sorgen, bis jetzt läuft es sehr gut. Sie nimmt doch keine Tabletten, sie ist wirklich eisern, sie versucht alles. Sie geht nachts sogar raus, wenn sie im Bett zu sehr zappelt. Sie hatte ihren Mann sogar ausquartiert, damit sie Christiane besser unter Kontrolle hatte. Und so habe ich fast jeden Tag angerufen, habe mich erkundigt und nach 3 Wochen sagte sie, ich glaube, Christiane wartet auf deinen Anruf, du solltest mit ihr sprechen. Sag ich, dann hol sie mir mal her. Und da war das Eis dann gebrochen. Dann habe ich gemerkt, dass sie mir nicht böse drüber war. Da konnten Sie sprechen mit der Tochter. Ja, da konnte ich mit ihr sprechen. Sie hat ganz Hallo Mutti und sie war fröhlich und sie sagte, es ging ihr gut. Und ich war dann doch, sagte, Mensch, du hast es richtig gemacht. Nicht? Also da war ich davon überzeugt. Das war alles, was mir die anderen eben, wo wir nicht helfen konnten. Nicht? Keine Behörde, kein Amt, niemand. Sie sagten, Sie können jetzt mit Ihrer Tochter sprechen, also über alles eigentlich, nicht? Ja. Ich fand das sehr schön, als Ihre Tochter sagt in der Sendung einmal, als sie zum ersten Mal im Sound war, es gefiel ihr nicht, ich habe drauf gewartet, mit meiner Mutter zu sprechen. Und sie haben ihr dann erlaubt, also sie darf wegbleiben, sie darf im Sound bleiben bis zur letzten Bahn und dann die Ferien über. Hatten Sie da noch keine Informationen? Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was der Sound überhaupt ist. Ich habe mir vorgestellt, das ist eine Diskothek wie jeder andere. Ich war mir überhaupt nicht bewusst, was da abläuft. Ich habe im Grunde genommen von Rauschgift in dem Sinne hier in Berlin überhaupt keine Ahnung gehabt. Nicht, man hat zwar mal was gelesen, aber man ist ja doch immer der Meinung, aber das passiert doch uns nicht. Doch nicht meinem Kinder. Und ich glaube, dieses Selbstvormachen, das ist das Schlimmste mit dabei. Nicht, man muss sich auch jetzt manchmal nicht wieder, man läuft immer wieder Gefahr, in den alten Trott hineinzukommen und sich selbst die Augen zu verschmieren. Und können Sie sich mit Christiane jetzt unterhalten, was sie für Perspektiven hat, also was sie für Interessen hat, was sie jetzt in der Buchhandlung macht, wie sie sich das Leben vorstellt über ihren Freund. Hat sie da Vertrauen zu Ihnen? Können Sie da mit ihr sprechen? Ja, kann ich. Wir kommen ja jetzt leider nur zum Telefonieren, aber wir sprechen dann immer, sie erzählt mir, was sie macht, dass sie viel liest. Wir sprechen über Thomas. Ich kannte Detlef auch gut. Ich fand auch, dass er ein lieber Junge war, lag mir auch sehr am Herzen. Und jetzt habe ich Thomas kennengelernt, das ist mir natürlich, das ist völlig was anderes. Aber selbst da sprechen wir rüber. Thomas ist nur ganz anders. Und Christiane muss nun in diesem Fall wieder völlig von vorn anfangen in ihrer Beziehung. Und da, über solche Sachen sprechen wir dann. Ich versuche es ihr zu erklären, soweit wie ich es kann. Und wir sind dann doch oft zum Ergebnis gekommen, dass sie es kapiert hat denn auch. Und auch wieder mir etwas geben konnte, dass ich noch wieder was von gelernt habe, was denn wieder der kleineren Schwester zugutekommt. Also wir sprechen jetzt über alles. Es gibt da überhaupt keine Geheimnisse. Denn der Versuch einer Partnerschaft, den sie jetzt macht, kann ihr ja auch helfen. Ja, nicht? Sehr viel. Ich halte auch sehr viel von dieser Partnerschaft. Erstmal ist es, der Thomas ist sehr intelligent auch. Er hat, wenn man so schön sagen kann, ein geordnetes Leben und er strahlt eine gewisse Ruhe aus. Und das braucht Christiane, weil sie selber doch oft recht hektisch wird oder Gefahr läuft, wieder irgendwie so leicht, wie sie sagt, auszuflippen. Und da, glaube ich, ist Thomas irgendwie beruhigend für sie. Ich glaube, dass sie das empfindet als einen Schritt in ein normales Leben, wenn man es so sagen kann, ja? In ein Leben ohne Drogen. In ein Leben ohne Drogen. Ja. Und dazu braucht sie wirklich jemanden, zu dem sie volles Vertrauen haben kann, mit dem sie sprechen kann. Ich weiß nicht, ob sie mit Thomas, ich glaube, Thomas weiß über alles Bescheid. Ich weiß aber nicht, ob sie über alles mit ihm sprechen kann. Und was sie denn nicht kann, dann fragt sie mich oder ihre Tante. Da kann sie auch mit drüber sprechen. Und sie hat da von allen Seiten jede Unterstützung. Ihre Tochter Christiane wurde in Berlin von der Staatsanwaltschaft wegen Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz angeklagt und fast ein Jahr später vom Amtsgericht Neumünster verurteilt. Auszug aus der Anklageschrift des Staatsanwalts beim Landgericht Berlin vom 27. Juli 1977. Die Schülerin Christiane Vera F. wird angeklagt, als Jugendliche mit Verantwortungsreife in Berlin nach dem 20. Mai 1976 fortgesetzt vorsätzlich Stoffe bzw. Zubereitungen, die den Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes unterstehen, ohne die erforderliche Erlaubnis des Bundesgesundheitsamtes erworben zu haben. Auszug aus dem Urteil des Amtsgerichts Neumünster vom 14. Juni 1978. Urteil im Namen des Volkes. In der Strafsache gegen die Schülerin Christiane Vera F. wegen Opiumvergehens. Die Angeklagte ist des fortgesetzten Erwerbs von Betäubungsmitteln in Tateinheit mit fortgesetzter Steuerhehlerei schuldig. Die Entscheidung, ob Jugendstrafe zu verhängen ist, wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Drogenabhängigen kommen ja sehr oft mit der Polizei in Berührung. Ich würde sagen, leider werden die da wie Kriminelle behandelt. Und im Grunde genommen brauchten sie Hilfe. Ich habe ja selber die Erfahrung gemacht, ich habe ja auch mit der Polizei telefoniert und bin ja im Grunde genommen auch selber reingelegt worden, als ich bei Christiane mein Briefchen gefunden habe. Und dann habe ich gefragt, was soll ich damit machen? Darauf sagte man mir, schicken Sie es hierher. Wir analysieren das und können Ihnen dann sagen, mit was das alles verpanscht ist. Das wäre ja auch mal wichtig zu wissen für die, die es konsumieren. Zuerst hat sie von mir verlangt, dass ich eine Anzeige gegen meine eigene Tochter erstatten soll. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, für was halten Sie mich? Ich werde doch mein eigenes Kind nicht anzeigen. Erstmal ist sie ein Kind und zweitens braucht sie Hilfe. Dann wurde mir gesagt, ich sollte es ohne Absender in ein Kuvert stecken und zur Kripo schicken. Das habe ich dann auch getan. Und in der Anklage musste ich dann sehen, dass das von der Polizei mit aufgeführt wurde in der Anklageschrift und auch bei Gericht mit verlesen wurde. Und darüber war ich unheimlich empört. Denn ich fand das, wie Christiane sagen würde, sehr link. Auf Deutsch gesagt, wirklich eine Schweinerei. Ich habe es, aus meiner Unerfahrenheit hat man im Grunde genommen versucht, meiner Tochter einen Strick zu ziehen. Und das finde ich nicht gut. Man sollte wirklich helfen. Wenn man heute einen Alkoholiker, den bezeichnet man als Kranken. Im Grunde genommen sind doch Drogenabhängige nichts anderes. Warum lässt man ihnen nicht die gleiche Hilfe zukommen und behandelt sie wie der letzte Dreck? Gerade diese Kinder. Und dann wundert man sich dann nachher, wenn sie einen Hass auf die Polizei haben. Und die Eltern noch mit. Also ich muss sagen, ich habe bis auf diesen einen Fall, wo ich sie rausgebracht habe, keine guten Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Als ich sie einmal vom Bahnhof Zoo abholen musste, vom Revier, da wurde mir nur gesagt, man hätte meine Tochter in einer eindeutigen Position am Bahnhof aufgefunden. Darunter konnte ich mir nichts vorstellen. Ich habe dann Christiane gefragt, was hast du da gemacht? Wir hatten mal gerade wieder einen Entzug durch und da sagte Christiane, Mutti, ich hatte mir einen Druck gesetzt und ich habe noch was übrig gehabt. Und ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt und da wollte ich den Rest verkaufen, um wieder an mein Geld zu kommen. Das habe ich natürlich geglaubt. Ich habe mir doch nicht im Traum einfallen lassen, dass sie da auf den Strich geht. Wenn der mir klipp und klar gesagt hätte, passen Sie mal auf, Ihre Tochter geht da ihr in einem alten Gewerbe nach, Der wäre bei mir da Groschen gefallen. Dann hätte ich schon wahrscheinlich da wieder versucht, andere Mittel zu ergreifen, ohne dass es noch weitergegangen wäre. Aber das ist alles so 0815-Abfertigung. Gut, ich will anerkennen, dass die Polizei sehr viel zu tun hat, gerade da am Bahnhof Zoo. Aber man sollte das nicht so einfach abschütteln. Man sollte sich ernsthafter darum Gedanken machen, wie man das abstellen kann und wie man den Leuten helfen kann. Christiane, am Anfang unseres Gespräches hast du gesagt, ich bin nicht die Jugendliche, die die große Alternative spielt. Nun ist aber doch eine Alternative notwendig, eine Alternative zur Droge zum Tod. Eine Fixerin hat mal gesagt, wenn man aufhören will zu fixen, muss man wissen, wofür man leben will. Du hast viel angesprochen, Christiane, was ein Ausblick, eine Alternative zur Droge sein könnte. Du willst nicht in der Kalkgrube wie am Schluss eures Buches begraben sein. Du willst mit den Menschen reden, mit ihnen Meinungen austauschen. Du interessierst dich für die Welt, in der du lebst. Die Welt ist nicht in Ordnung, auch wenn ich glücklicher bin, hast du gesagt. Du informierst dich über die politischen und wirtschaftlichen Hintergründe des Drogengeschäftes. Du hast über den Krieg gesprochen, der nicht der Natur des Menschen entspricht. Kurz, Du willst dir die Freiheit nehmen zu leben. Und meine letzte Frage, wie soll es weitergehen mit Christiane F.? Oh Mann, das weiß ich nicht. Der Punkt auf dem Bahnhof Zoo, du wartest auf den Tod, dir ist alles gleichgültig, egal, wenn der Tod kommt, na gut. Und da ist eine andere Möglichkeit, nämlich Bücher zu lesen, zu leben, mit Freunden zu reden, Liebe zu machen. Also die schönen Dinge, die nichts mit dem Tod zu tun haben, sondern mit dem Leben. Einfach lernen zu leben mit den Freunden. Ja, das sagt ja eigentlich schon alles. Zurzeit ist für mich das Leben noch gar nicht schön. Ich habe noch viel zu viel nachzuholen und zu lernen. Das, was viele Kinder als 11- oder 12-Jährige gelernt haben, kann ich heute noch nicht. Das ist einfach noch zu viel Arbeit damit verbunden. Aber gut, ich sehe mir das schon mal alleine als einen Sinn an, das wirklich zu tun. Ich könnte ja auch sagen, ich habe dazu keine Lust. Ich möchte lieber gleich als Doktor geboren werden. Oder als Wissenschaftler. Ja, man will es immer einfacher haben. Ich meine, demnach muss also bei mir schon so ein Wille danach sein. Nur, ich habe einfach noch zu viel zu lernen und ich mache einfach noch zu viele Sachen falsch, die mir auch auffallen, als dass ich sagen könnte, so soll mein Leben sein. Alles, was ich jetzt zurzeit gerade tue, weiß ich genau, ist eine Vorbereitung auf das, was vielleicht mal schön ist. Und deshalb habe ich jetzt auch nicht mehr allzu viel Angst davor, mal nicht mehr jugendlich zu sein als früher. Dass ich jetzt doch wirklich nur, ich merke auch langsam, dass sich bei mir nicht mehr allzu chaotische Gedankenabläufe, sich nicht mehr so wie früher so überstürzt. Das wird alles plötzlich ruhiger, auf jeden Fall toleranter. Ich flippe nicht mehr so schnell aus wie früher wegen irgendwas und unangenehme Menschen versuche ich nicht von mir wegzustoßen, sondern einfach nur mal kurz zu ertragen, wenn es mir auch noch nicht immer gelingt. Aber ich bin mir sicher, dass das doch, so wie das auch so komisch wie das auch klingt, die ganze Jugend ist wirklich nur eine Vorbereitung auf das, was mal später kommt. Und mir macht es aber Spaß zurzeit, das zu machen. Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Dokumentarbericht in drei Teilen aus der Berliner Drogenszene nach den Tonbandprotokollen des gleichnamigen Buches von Horst Rieck und Kai Herrmann. Dramaturgie Jörg Jannings. Ton Christian Anders. Schnitt Susanne Hohensee. Assistenz Ingrid Tribowski.